Oh shit, here we go again. Ey, ich rocke Jordan, ey, was Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Lean. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ey, ich bin mit Brüdern, nimm Kaffee und trink mein Chai. Ey, ich rocke Jordan, ey, was Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Lean. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin im Kaffee und packe Lean in mein Chai. Nein, ich hab no time. Sippe mein Chai. Bruder hat Amnesia, du raus Blätter vom Bonsai. Ich rufe OGs, du die Polizei. Tante fuck dich ab und pack die Snapchat Story rein. Double Cup mit Wodka, Codein oder Bombay. Shawty, du bist nur ein Zeitvertreib, nicht Mademoiselle. Sie fragt Tante, liebst du mich? Doch ich bin so wie Drake. Ich lieb nur mein Bett und meine Mama, sorry babe. Ey, ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Lean. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin mit Brüdern, nimm Kaffee und trink mein Chai. Ey, ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Lean. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin im Kaffee und packe Lean in mein Chai. 3 Uhr nachts im Bendo, Double Cup ist full Fanta. Alo, alo, sie wollen Codein vom Afrikaner. Kachi schreibt mir Dante, Walla, ich bin schwanger. Ich sag Walla, ist doch Hammer Spaß, du kleine Kaffer. Schwör auf Mama, schieb kein Film, jetzt mach mal keine Kaffer. Schwör auf Papa, ich würd direkt fliegen nach Wakanda. Dante träumt von Bubble Butts in einem Gucci Tanga. Double Cup ist voll mit Lean oder Kaliskaya. Ey, ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Lean. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ey, ich bin mit Brüdern, nimm Kaffee und trink mein Chai. Ey, ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Lean. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin im Kaffee und packe Lean in mein Chai.